Wir sind wieder da. Ferdinand Niemann. Und Andreas Unteregge. Vom Kult-Podcast. Aber heute drehen wir nicht die Heizung, sondern den Hypezug auf 2,5. Wir haben wieder unseren feinen Zwirn aus dem Schrank geholt und angezogen, denn heute ist wieder Eisenbad- und Meisendrahtsonntag. Das heißt für uns, wir sind wieder im Radio. Hallo Mama, ich grüße dich. Hallo Papa. Mal sind es Aktionen oder Events, die gehypt werden, mal aber auch, und das ist noch viel schlimmer, sind es Personen. Wieso Personenhype schlimmer ist? Das kann jeder beantworten, der schon mal ein Video von Felix Lobrecht in seiner Timeline hatte. Doch 2020 ging es nicht nur um Personenhypes, nein, auch Sportevents, TV-Serien oder verschiedene andere Dinge wurden gehypt. Deshalb stellen wir euch jetzt die besten Hypes des Jahres 2020 vor. Auf Platz 5, Tiger King. Die Netflix-Serie, die du nicht gesehen hast, habe ich recht, Andi? Das ist absolut richtig. Ich habe sie auch nicht gesehen. Keiner von uns hat sie gesehen. Andi, wollen wir doch ein bisschen Zeit füllen, indem wir über eine Serie reden, die keiner von uns gesehen hat? Nein. Dankeschön, das sehe ich nämlich ganz genauso. Auf Platz 4, der Dritte Weltkrieg. Die Lage zwischen dem Iran und der USA war teilweise extremst angespannt und plötzlich, so man dem Internet Glauben schenkt, war auch ein dritter Weltkrieg nicht mehr weit entfernt. Doch die meisten schienen dieses drohende Ereignis scheinbar lustig zu finden. Ein Weltkrieg? Als Grundlage für edgy, sarkastische Tweets? Teilweise schien es, als warte das Internet nur darauf, dass die politische Lage explodiert. Dabei... Und ist es irgendwie traurig, dass man es so betonen muss? Wäre ein dritter Weltkrieg ja alles, aber ganz sicher nicht lustig. Aber das hätten die Twitter-Komiker früher oder später wohl auch realisiert. Spätestens dann nämlich, wenn sie nicht mehr hätten, zum Friseur gehen können. Auf Platz 3. Der FC Liverpool in der Premier League. Sie waren sicher geglaubter Meister. Kloppo, kloppo, kloppo. Was nu? Es bleibt spannend. Auf Platz 2, unser Weihnachtsspezial. Die spektakuläre Promophase unseres Erfolgspodcasts Heizung auf 2,5 kulminierte in Veröffentlichung des Weihnachtsspezials. Überall nachzuhören, wo es Podcasts gibt. Und ließ sogar den größten Weihnachtsmuffel nicht stillsitzen. Zum Schluss etwas, das über allem steht im Jahr 2020. Es ist gar sinnbildlich für 2020. Etwas, das uns alle und unsere aller Alltag betrifft. Etwas, das uns vermutlich auch noch in den kommenden Jahren verfolgen wird. Es hat sich in unser aller Leben geschlichen, obwohl niemand von uns je danach gefragt hätte. Ich meine, wir brauchen nur mal einkaufen gehen. Und wir merken, es ist nicht mehr so wie früher. Es ist Gesprächsthema Nummer 1 in 2020 und deshalb auch vollkommen zu Recht auf Platz Nummer 1 in unserer Liste. Und spätestens jetzt dürfte auch der letzten Person klar sein, wovon wir sprechen. Auf Platz 1 der größten Hypes in 2020 ist die Einführung der Kassenbonpflicht. Ein absolut würdiger Platz 1. Ich denke, da sind wir uns alle einig. Damit haben wir unsere Top 5 auch dieses Mal wieder erfolgreich zum Ende gebracht. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören, freuen uns, dass wir wieder dabei sein durften. Und wünschen euch noch viel Spaß mit der restlichen Folge Eisenbad und Meisendraht. Tschüss!